Es war auch nicht vorherzusehen, dass das Bundesverfassungsgericht schon 1958 die Reichweite des Zustimmungserfordernisses von einzelnen Sätzen auf ganze Gesetze ausdehnen würde. Dementsprechend waren auch die Folgen der Blockademöglichkeiten für das Ansehen der Politik und des demokratischen Systems bei den WählerInnen nicht abzusehen. Diese Folgen sind gravierend. Denn viele Menschen in Deutschland haben inzwischen das Gefühl, auf die Geschicke des Landes nicht genug Einfluss nehmen zu können, wie die Leipziger Autoritarismusstudie 2022 feststellte. Seit Sommer 2022 sinkt die Zustimmung zur Demokratie wieder. Gerade die Hälfte der Befragten ist noch mit der demokratischen Alltagspraxis einverstanden. Einerseits herrscht zwar eine hohe Zufriedenheit mit der demokratischen Staatsform an sich, doch geht diese mit dem Gefühl einher, keinen politischen Einfluss zu haben. Und leider liegen die Menschen damit nicht völlig falsch, wie die zahlreichen Beispiele weichgespülter Reformen belegen. Denn durch den real existierenden Föderalismus kann die gewählte Regierung die ihr übergebene Macht für die Menschen weniger spürbar nutzen, was viele Wählende enttäuscht und Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Wahlen bestärkt, auch wenn sie den Systemfehler selbst vielleicht nicht genau benennen können. Entscheidend ist das Ergebnis dieses Fehlers. Die Regierung wird ausgebremst durch die Opposition. Ihr haben die Wählenden bei den Bundestagswahlen zwar keine Macht übertragen, die beschriebene Realität im Bundesrat beschert der Opposition jedoch so viel Einfluss, dass sie der Gestaltungskraft der Regierung messbare Grenzen setzen kann. Dieser Effekt widerspricht wiederum der Idee von Wahlen und torpediert, was Wählende sich von ihnen erwarten. Eine Regierung, die ihr Programm umsetzt und für Erfolg bzw. Scheitern eindeutig verantwortlich ist. Diese ebenso schwerwiegenden wie vom Verfassungsgeber ungewollten Folgen des real existierenden bundesdeutschen Föderalismus stellen die Frage nach der demokratischen Legitimation der Vetomacht im Bundesrat. Wann ist ein Veto legitim? Unter Umständen reichen einer Landespartei relativ wenige Stimmen bei Landtagswahlen, um im Bundesrat eine unverhältnismäßig große, bundesweit wirksame Blockademacht zu erreichen. Tatsächlich reichen immer weniger Stimmen. In den 1990er Jahren benötigten sowohl Union als auch SPD noch mindestens 30% der Stimmen bei Landtagswahlen, um im Bundesrat über genügend Länderstimmen mitzubestimmen und ein Veto erzwingen zu können. Heute reichen dazu schon rund 20% oder gar noch weniger, wie Christian Stecker 2021 vorrechnete. Die Grünen kommen derzeit mit 12% der bundesweiten Wählerunterstützung besonders günstig an föderale Vetomacht. Grund dafür ist die Tendenz zu immer breiteren Koalitionen in den Landesregierungen. Nach den heute üblichen Koalitionsverträgen in den Ländern kann ja jede einzelne mitregierende Partei erzwingen, dass sich das Land im Bundesrat enthält und damit ein Zustimmungsgesetz de facto ablehnt. Und je mehr Parteien mit am Koalitionstisch sitzen, umso größer das Risiko, dass eine der Parteien im Bund in der Opposition ist und daher im Bundesrat auf die Bremse tritt. Für Oppositionsparteien im Bund kann sich Blockadepolitik im Bundesrat besonders bei Landtagswahlen lohnen. Wenn die Zeiten schwer sind und Bundesregierungen sich mit unpopulären Maßnahmen unbeliebt machen, können Landtagswahlen leicht als Plebiszit über die Bundespolitik inszeniert werden. Der Wahlkampf wird so geführt, dass die WählerInnen mit ihrer Stimme vor allem denen da oben einen Denkzettel verpassen wollen. Wenn das Kalkül aufgeht und eine Oppositionspartei auf Bundesebene mit dieser Kontrahaltung Landtagswahlen gewinnt, stärkt das wiederum ihre Blockademacht im Bundesrat.